Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Revue mit Resonanzen aus Deutschland. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Braunschweig kommt diese Musik. Die Band heißt Die Grätenkinder. Zwei Frauen und drei Männer sind das und sie schreiben alle ihre Stücke im Team selber. Gerade ist ihre CD-Single bei Tumbleweed Records erschienen. Wo du wohnst war gerade als erster Song von den Grätenkindern zu hören. Der nächste Song hat als Titel eine Regel aus der englischen Grammatik. Der Song heißt tatsächlich kein Wood im If-Satz. Die Grätenkinder. bitte geh die Treppe runter, jeden Tag zur gleichen Zeit, immer in dieselbe Richtung und kein Ende weit und breit. Doch Schritte geh die Treppe runter, jeden Tag zur gleichen Zeit, immer in dieselbe Richtung und kein Ende weit und breit. Das waren noch einmal die Grätenkinder aus Braunschweig mit einem Song aus ihrer neuen CD-Single. Neben drei Prima-Songs gibt es darauf auch noch ein per Computer abspielbares Video. Unprätentiös, witzig und charmant ist es. Und die kleine CD macht Lust auf ein komplettes Album der Grätenkinder. Ich vermisse dich, fürchte. Der Schatten des Stuhls wird ein Mann. Die Luft summt und rauscht in den Ohren. Die kühlste Nacht, die es je gab. Die Zeitschleife zieht mich hinab. Die Unendlichkeit dauert zu lang. Wenn man nachts nicht schlafen kann. Verloren und verirrt ist das Licht. Du redest, ich folge dir kaum. An meinen Augen könntest du sehen, dass die Stunden für mich nicht vergehen. Die Unendlichkeit dauert zu lang. Wenn man nachts nicht schlafen kann. Deutschland gibt's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade die Moulinettes mit einem Lied über die Empfindungen von jemand, der an Schlaflosigkeit leidet. Schlaflied von den Moulinettes ist einer von 10 schönen Songs ihres Debütalbums Serendipity Park, veröffentlicht von dem Wuppertaler Label Paul. Der schwer aussprechbare Begriff Serendipity bezeichnet die Fähigkeit, zufällig glückliche und unerwartete Erfahrungen zu machen. Den Moulinettes liegt offenbar etwas an dieser Fähigkeit. Im Textblatt des Albums zitieren sie die Definition des Oxford English Dictionary, erzählen etwas über die Geschichte des Wortes und verweisen noch auf eine Webseite, die so heißt wie das Album der Moulinettes, Serendipity Park. Vor den Moulinettes sang der unvergleichliche Harald Sack Ziegler im Flüsterton ein Lied über die Sehnsucht nach der Geliebten. 2 Wochen heißt es eigentlich, aber weil das auf seinem letzten Album eine neue Version davon ist, nannte er es 2 Wochen 2. Kopf, Zahl, Bauch heißt das Album von Harald Sack Ziegler. Es erschien 2002 beim Label Staubgold, das vor nicht allzu langer Zeit von Köln nach Berlin umgezogen ist. Ihr ehrenwerten Herren, die ihr die Meinungsfreiheit hierzuland verwaltet, und eure Meinung für die Meinung vieler haltet, wie hättet ihr es denn gern? Wir kleinen Künstler sind verwirrt, verneigen uns und wollen büßen. Natürlich haben wir uns geirrt und lassen ausgewogen grüßen. Wir wollen nur noch nette Sachen schreiben und stets in Freundlichkeit verbleiben. Ihr ehrenwerten Herren in Aufsichts- und Verwaltungsräten, zieht nur an euren langen Lobbydrähten, wie hättet ihr es denn gern? Wir sollen zwar kritisch sein, doch nicht politisch sein. Und keine Namen nennen, pfui, das gehört sich nicht. Wer anders schreibt, der wird verboten. Wer anders denkt, zählt zu den Roten. Dem machen wir den Laden einfach dicht. Dem zeigen wir, was Meinungsfreiheit ist. Nämlich, dass ihr die eigene Meinung schnell vergisst. Ihr ehrenwerten Herren, die ihr Geschmack und Medien verwaltet und euch so gern für die allein Verantwortlichen haltet, wie hättet ihr es denn gern? Von montags früh bis sonntags spät gibt's nur noch Rock, gibt's nur noch Pop. Eine kurze Nachricht aus Kabul und dann folgt Rock und dann folgt Pop. Dann Mord und Folter nebenan und danach gleich Pop und Rock. Ein Telefongespräch aus Bonn, dann Rock und wieder Pop. Von montags früh bis sonntags spät und alles klingt so frei, als ob. Dann ruft aus London jemand an und wieder hört man Pop und Rock. Ein Omnibus fällt in den Fluss und gleich erklingt dann Pop und Rock. Ein Interview mit einem Star, natürlich folgt dann Pop und Rock. Dann ein Bericht vom Kirchenstreit, danach gibt's Rock und Pop und Rock, es folgen Wetter und die Zeit, schon hört man Pop und Rock und Pop. Und keiner fühlt sich mehr verletzt. Und keiner fühlt sich mehr verletzt und keiner wird mehr zwangsversetzt und keiner sieht mehr dunkelrot und keiner fühlt sich mehr bedroht, denn schon gibt's wieder Rock und Pop von montags früh bis sonntags spät, solange der Mensch am Radio dreht und alles klingt so frei, als ob, denn jeder fühlt sich informiert, bekommt mit Rock und Pop und Rock, mit Disco und mit Plastikpop die ganze Welt ins Haus serviert. Kein Widerspruch, kein Schreck, kein Schock, nein, alle sind zutiefst gerührt, nur noch im Schlafe spüren sie den Tod der Fantasie. Ihr ehrenwerten Herren, ich war stets freundlich und bescheiden. Wollt immer allzu Feindliches vermeiden, hab niemanden verletzt. Wie hättet ihr es denn gerne jetzt? Ihr habt schon manches Lied verboten, schon manchen Schreiber kalt gestellt. Ich halt euch nicht für Idioten, ihr Bügelhalter einer braunen Unterwelt. Nicht, dass wir eines Tags uns wiedersehen, im gleichen Güterwagen, im gestreiften Kleid. Dann ist's zu spät, jetzt ist noch Zeit. Genehmigt nicht nur Rock und Pop, das alles klingt so frei, als ob. Genehmigt auch den freien Geist, wenn ihr noch wisst, was Freiheit heißt. Oh, Resonanzen aus Deutschland geht's heute Nacht auch in der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Das waren gerade nicht die einstürzenden Neubauten aus Berlin, so auch kein deutscher Track von Joy Division, das waren weniger bekannte Kollegen aus Mainz. Im Spätsommer und Herbst 1980 nahmen sie die geräuschlastigen Nummern ihrer LP Inweglos auf und das war gerade auch das Titelstück davon. Allein der Titel ist genial. Ein Wort, Inweglos, das den Verlust des Kontakts zur eigenen Innenwelt bezeichnen könnte und gleichzeitig wie eine Variation von Ausweglos klingt. Das Quartett aus Mainz gab sich den schmucklosen Namen P.D., Inweglos aus dem Jahr 1981. Ist meines Wissens die einzige Platte von P.D. Vor P.D. gab es einen Kommentar von Hans-Dieter Hüsch über die ehrenwerten Herren und ein Radioprogramm, das vor und nach jedweden Katastrophenmeldung immer nur homogenisierten Pop und Rock spielt. Hüsch formulierte seine Beobachtungen über den Dudelfunk nicht in unseren Tagen, der Konkurrenz privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Sein Lied an die ehrenwerten Herren war Bestandteil seines Programms im März 1981. Der WDR nahm einen Auftritt Hüschs in Köln auf. Veröffentlicht wurde das Ganze als Doppelalbum bei Intercord unter dem Titel Das neue Programm. Schauf! Schauf! Hey, hey! Für wen ich, Dr. H.C. Franz Josef Strauß, heute vom uns gehe, tue ich das nicht, ohne der Nachwelt mein politisches Vermächtnis zu hinterlassen. Die deutsche Politik ist ein Horror-Vakuum, ohne mich. Kohl ist ein Machtfaktor, vor allem aber ein Nullfaktor. Dem einen politischen Rat zu geben, wäre ebenso sinnvoll, wie einem Melkschemel das Jodum beizubringen. Kohl ist Null, ist Null, ist Null. Kohl ist Null, ist Null, ist Null. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Auch da kann man heute wieder lachen. Wir sind nicht mehr zu stoppen. Bayern wird die Premiere. Und im Bundestag werden wir auf dem Dauerspielplan sitzen. Dass die Republikaner als Abspaltung der CSU entstanden seien. In der Erkenntnis, jeden erdenklichen Unsinn angerichtet zu haben, öffentlich rechtsvergetreiben, scheide ich von diesseits ins Jenseits. Gott mit dir, du Land der Bayern. Dauerlutscher meiner Maximen, soll von mir als Kanzler werden. Es ist mein Verdienst, dass es den Deutschen immer so gut ging, dass sie es nie notwendig hatten, mich zum Bundeskanzler zu machen. Mich zum Bundeskanzler zu machen. Lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder. Das ist mein letzter Wille. Bundesweit CSU. CSU, bundesweit. Das ist mein letzter Wille. Edmund. Das ist mein letzter Wille. Werd ihr Sozialist? Das ist mein letzter Wille. Werd ihr Sozialist? Werd ihr Sozialist? Werd ihr Sozialist? Das ist mein letzter Wille. Werd ihr Sozialist? Das ist mein letzter Wille. Werd ihr Sozialist? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich erquicket. Und das in der Still und wenn es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren. Wer weiß, was es sei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Da fesselt man mich im finsteren Gacker, so sind das doch nur vergebliche Wackel. Denn meine Gedanken, da reißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, die Mädchen vor allem, und dies tut mir allein am besten gefallen. Ich sitz nicht alleine bei einem Glas Wein. Mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Im Soundcheck vom Deutschlandfunk gibt's noch bis 3 Uhr diesmal ausschließlich Musik aus Deutschland, neue und etwas ältere. Das war gerade ein historischer Rückblick auf Ereignisse vor Rot-Grün. Als 1995 auf einmal ein Viertel aller Buchhandlungen Deutschlands, über 1200 Läden, von Ermittlungen wegen Verbreitung pornografischer und gewaltverherrlichender Comics betroffen waren, entstand die Idee zu einer Antizensur-Kompilation, an der sich unter anderem Herbert Grönemeyer, Fettes Brot und auch das A-Team beteiligten. Das A-Team war gerade zu hören mit der visionären Adaption des Volksliedes »Die Gedanken sind frei«. Ein Schelm, der da an Kohls Ehrenwort in einer anderen Angelegenheit denken würde. Unverkennbar, Franz Josef Strauß war der gefeaturete Vokalist der Nummer davor. FJS, führende Jungsozialisten, nennen oder nannten sich die Urheber der Nummer, sein Wille heißt die Collage, die CD der führenden Jungsozialisten erschien 1993 und heißt, ebenso wie das Quartett aus Wuppertal, FJS, führende Jungsozialisten. Im selben Jahr erschien ein Sampler mit Musik von Bands aus Südschleswig-Holstein. Endzeit 93 hieß er. Das nächste Stück war auf diesem Sampler eine frühe Nummer von Fettes Brot, Schule der Gewalt. Ah, verstehe, die rennen alle in die Schule, los hinterher. Er steht morgens früh auf und der Horror beginnt. Er muss kämpfen in einem Kampf, den keiner gewinnt. Wie ein Soldat im Krieg der Sinnlosigkeit. Mit der Knarre und dem Messer, jetzt ist er bereit. Es geht los, es klingelt zur Pause. Nach der ersten Stunde läutet sie ein. Die erste Runde. Es klopft ihm jemand auf die Schulter, nicht unbedingt ganz zart. Das Klopfen war für Zwack und er der Ziesenautomat. Und ihm ist klar, dass er nur ein Opfer war. Im Teufelskreis der Kindermafia. Aber es hat einfach keinen Zweck. Neulich hat er sich geweigert und die Jacke weg. Und die Schuhe versteigert. Als er dann was sagte, stimmt der Kerl mit seinem Bracken drauf. Der Lehrer wurde so nicht und er lag dann im Krankenhaus. Auch der Lehrer aus der 9. hat noch nicht kapiert, was in seiner Schule Tag für Tag so passiert. Der böse Scheiße macht, ich bin doch ein Lehrer. Als wir hier Klassenzimmer kamen, war die große Fensterscheibe total zerschmettert. Wie ist denn das gekommen? Ein Lehrer brachte einen Schüler zur Polizei. Wer hier wirklich regiert, brachten sie ihm sofort bei. Warum kein Schüler was sagte, hatte er nicht verstanden, bis seine Kollegen ihn bewusstlos wiederfanden. Ein Schüler schoss mit Gas auf ein Kind. Er traf das rechte Auge und auf dem ist es jetzt blind. Auch ein Mädchen auf der Schule sieht er ziemlich traurig aus. In der letzten großen Pause kam sie aus dem Klo raus. Die Jungs hatten ihren Spaß und ließen ihn dann liegen. Jetzt versucht er sie in Nazi wieder hinzukriegen. Auch ein anderer hat kein Glück gehabt. Am Montag letzte Woche holte ihn ein Notarzt ab. Sein Schutzgeld hatte er zu Hause vergessen. Erst gab's ihren Drittel. Dann muss der Scheiße fressen. Manch einer wird mich fragen, wann platzt sie denn der Kragen? Denn es schlagen ihn die Dinge wortwörtlich auf den Magen. Doch warum sie sich so plagen, anstatt zu wagen, was zu sagen, die Leute anzuklagen, weil sie die Angst nicht mehr ertragen. Viele Schüler in Deutschland haben Angst, was du an ihren ängstlichen Blicken sehen kannst. Doch sie schweigen weiterhin und die Waffen regieren. So wird man niemals stark, so wird man immer verlieren. Ob Tränen, Wind und Schreien, das lässt sie alle kalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Lass nur die beiden Herren, wir wollten doch in die Schule kommen. Hörst du da eben was von Schule? Schule ist morgen auch wieder gehört. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist das Leben in der Schule der Gewalt. Ja, so ist es eben in der Schule der Gewalt. Fettes Brot mit einem Beitrag zum Thema Schule und Gewalt. Ein Frühwerk, aufgenommen bereits 1992, wiederveröffentlicht auf dem Sampler Fettes Brot für die Welt. Thank you. immer so weitergehen. Gebt endlich auf, es ist vorbei. Ihr habt alles falsch gemacht, habt ihr nie drüber nachgedacht. Gebt endlich auf, es ist vorbei. Diktiert ein freier Markt das Leben, Leben, Leben, Leben. Die Medien helfen ihm beim Dummsein. Ein starker Staat hilft ihm beim Stummsein. Die Leute wollen unter sich sein und gehen dafür über Leichen, Leichen, Leichen, Leichen. Ihr habt immer nur weggesehen. Es wird immer so weitergehen. Vorbei. Ihr habt alles falsch gemacht, habt ihr nie drüber nachgedacht. Gebt endlich auf, es ist vorbei. Ein Berg wird zum Propheten gehen, der Prophet wird nur den Weinberg sehen, aber der Prophet wird durch dich gucken und die doofen Reime schlucken. Wer dies Lied hören will, muss gar nichts zahlen und den Eintritt frei ertragen, wegen der Null- und Nichtigpreise für die kitschig reime Reise. Reim euch was ins krumme Kreuz, ich sing euch was ins Hemd, bis ihr Rotz und Wasser heult und endlich euren Wert erkennt. Ich werd euch in die Taschen greifen, bis hin, wo eure Kinder reifen, Hier 3 Meter Weltrekordler, singt doch mal ganz laut. Monete, Monete, ihr habt euch eine Welt verdorben, ihr seid doch falsch gewebt. Ihr seid doch schon am Start gestorben, schon vor eurem Wettbewerb erlebt. Jo, jo. Oh, wie war, oh, wie weh. Oh, wie weh, oh, wie Deutschlandfunk und knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Mitteilungen und Musik aus Deutschland gehen so langsam zu Ende. Das war gerade eine Trilogie mit Beobachtungen der gesellschaftlichen Lage und persönlichen Reaktionen darauf. Los ging's mit Tom Gelivers Flower-Pornos und Dove in einer doofen Welt. Dann sang Blumfeld über die Diktatur der Angepassten, ein Track von ihrem vorletzten Album Testament der Angst. Und gerade eben, das war Thomas Koppelberg, mit dem Lied Baptiste Lasner Philippe. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss ein Juwel von einem Spätwerk der Band Foyer des Arts. Getextet hat das Stück Max Gold und der singt es auch, die Musik komponierte Gerd Pasemann. Die Menschen heißt die CD, sie enthält Aufnahmen aus den Jahren 1992 bis 1995. Foyer des Arts mit Du existierst. Steckt dein Schneckenhaus. Wendeltreppen drin. Wenn deine Ahnen darauf wandeln, klingt fern ein verstimmtes Spielbild. Große Versammlung, man spritzt dir die Daten. Laboratorium.